WDR 5. Neugier genügt. Sie könnte einen bei Wer wird Millionär glatt um die Million bringen. Die Frage, wo findet das große Knoblauch-Festival statt? Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Tja, die richtige Antwort lautet Großbritannien auf der Isle of Wight. Die Insel im Süden Englands, südlich von Southampton. Dorthin führt uns heute die Reisereportage. Aber diese Insel ist nicht nur ein Fest für Knoblauchfans, sondern auch für die Liebhaber der britischen Aristokratie à la Downton Abbey. Sie kennen vielleicht diese britische Serie. Und ganz vorneweg, Fossilienjäger haben da auch eine sehr gute Zeit, muss man sagen. Denn nach jedem Sturm kann man dort den Strand ablaufen und tatsächlich Dinosaurierknochen finden oder irgendwas anderes aus dieser Zeit. Conny Frühauf nimmt uns mit auf die Insel. Where did you find that? Up in Compton, where I found the back of the skull. Yeah. Did you find that? Yeah, just now. You are a fossil hunter? Yeah, sort of, part, yeah. Frühmorgens an der Südwestküste der Isle of Wight. Ich bin mit einem der weltweit erfolgreichsten Paläontologen und Fossilienforscher unterwegs, Steve Sweetman. Gleich auf dem Parkplatz in Brook Bay treffen wir auf Nick, den Steve mir als den Fossilienjäger vorstellt. Mit seinen nassen Gummistiefeln steht er vor uns, hält Steve einen kleinen Steinbrocken hin. Mit fachmännischem Blick erkennt Steve sofort das Zehnknochenteil eines gepanzerten Polacanthus-Sauriers. Nick hat es vor ein paar Minuten aus dem Sand gefischt. Die Klippen von Brook Bay und Compton Bay, aber auch die von Sandown im Osten der Insel, sind eine wahre Fundgrube für Fossiliensammler. Für die meisten Briten ist die Isle of Wight einfach eine beliebte Sommerfrische im Ärmelkanal vor Southampton. Für Fossilienfans ist sie die Dinosaurierinsel. The sea is constantly eroding the cliffs. And as it does so, bones of the dinosaurs and of the other animals. Das Meer wäscht hier unaufhörlich die Klippen aus und deshalb landen die Knochenreste von Dinosauriern und anderen Tieren, die hier lebten, am Strand. Man muss schnell sein. Die besten Fossiliensammler sind vor allem im Winter hier und suchen mit Taschenlampen nach Knochen, bevor diese wieder zerstört sind. Ausgerüstet mit Hammer, Eimer und Lupe stapft Steve mit Gummistiefeln am Strand entlang. Ein junges Pärchen gesellt sich zu uns. Das Meer hat sich ganz zurückgezogen, die nassen Algenbüschel unter unseren Füßen schillern in bunten Farben. Steve hat den Blick fest auf den Boden geheftet und wir tun es ihm gleich. In der Hoffnung, ein paar Urzeitzähne oder einen Dinosaurierknochen zu entdecken. What's that? First piece of dinosaur bone. It's just a pebble, small fragment, but it. Der erste Dinosaurierknochen, nur ein Kiesel, aber hier innen erkennt man die äußere Schicht eines Knochens und in der Mitte das schwammige Gewebe. Ein kleiner Überrest eines Dinosauriers, der hier vor 130 Millionen Jahren lebte. Um welche Saurierart es sich handelt, kann Steve nicht sagen. Dazu fehlen Details. Weiter westwärts sehen wir schneeweiße Kreidefelsen, für die Isle of Wight, aber auch die Südküste Englands berühmt sind. Schwaches Morgenlicht bricht durch die Wolken. In der Ferne zeichnen sich schemenhaft die Festlandklippen von Dorset ab. Der Anblick lässt ahnen, dass die Isle of Wight ein kleines Stück abgebrochenes England ist. Vor rund 7000 Jahren waren die Kreideformationen der heutigen Insel nur durch einen großen Fluss von denen am Festland getrennt, den Solent, der jetzt ein Meerarm ist. In der frühen Kreidezeit, als hier Dinosaurier lebten, war die Isle of Wight noch keine Insel. Sie gehörte zum Festland, Britannien, oder zu einem noch größeren Gebiet, das sich irgendwo in der Nähe von Gibraltar befand. Es war warm, auf der Erde herrschte ein extremer Treibhauseffekt. Einige der schroffen Klippen aus Kalk, Sandstein, Ton und Sand hier stecken voller Urzeitknochen. Wind und Wasser nagen beständig an ihnen und reißen im Schnitt pro Jahr einen Meter der Küste ins Meer. Für die Bewohner ist das mit dramatischen Verlusten verbunden. Ganze Häuser, Straßen, Brücken, aber auch Karussells und Buden im Vergnügungspark Black and Chine, einige Kilometer weiter östlich von hier, sind durch Abbrüche bereits im Ärmelkanal verschwunden. Nur die Fossiliensammler freuen sich über immer neu freigelegte Urzeitschätze. Steve Sweetman sucht nicht wie andere Fossilienjäger nach Dino-Knochen. Ihn interessieren die kleineren Artgenossen im Schatten der großen Dinos. Ihre winzigen Überreste findet er in der dunklen Schicht über dem Sandstein, die voller Ablagerungen von Tümpeln aus Zeiten der Saurier steckt. That's why the Isle of Wight is kind of special, because we have these layers. They're not found anywhere else in the world. Das gibt es nirgendwo sonst auf der Welt, sagt Steve, zieht seinen Hammer hervor und kratzt ein paar Schlammbrocken in seine Tüte. Okay, so here we are at one of these layers, they're so-called plant debris beds. Hier in dieser Schicht sind besonders viele fossile Pflanzenreste. Sie sammelten sich in der Urzeit durch Stürme, Waldbrände und Überschwemmungen hier an. Ich entnehme mal eine Probe, weil ich genau in diesen Ablagerungen all die kleinen Knochenfragmente finde. Der einzige Weg, die winzigen Fossilien da herauszusammeln, ist, den ganzen Schlamm durchzusieben und Korn für Korn unter dem Mikroskop anzuschauen. Viele Tonnen von diesem Urschlamm hat Steve schon auf seine Farm geschleppt und ausgewertet. Seine mühevolle Siebmethode hat er beständig weiterentwickelt, mit sensationellen Ergebnissen. Well, I suppose the main part of my research work took about 5 years. Während meiner Hauptforschungsarbeit habe ich in 5 Jahren 50 neue Arten entdeckt, darunter 8 bislang unbekannte Saurierarten, aber auch Frösche, Salamander, die bisher vielfältigste Ansammlung von Eidechsen der frühen Kreidezeit. Und so seltene Dinge wie winzige Säugetiere, die Zähne von Urzeitvögeln, von deren Vorkommen wir bislang nichts wussten. Das ist schon alles ziemlich spannend. Und dann endlich stehen wir vor den Dino-Spuren, die diese Bucht nur bei Ebbe freigibt. Nun ja, ohne Steve wären wir an den unscheinbaren, algenbewachsenen Felsbrocken einfach vorbeigelaufen. Can you see the footprint? Hier ist noch ein Fußabdruck, auch da fehlt die mittlere Zehe. Vom Fuß bis zur Hüfte vielleicht 3 Meter. Dieser Dino hat einen großen Körper und langen Hals, ein ziemlich großes Tier. Der Felsbrocken ist der Fußabguss eines Iguanodon. In der frühen Kreidezeit muss dieser tonnenschwere, 8 Meter lange Saurier hier vorbeigetrottet sein. Sein Fußabdruck füllte sich mit Schlamm, erklärt Steve, und versteinerte. Der Solent war nicht nur zu Urzeiten Schauplatz spektakulärer Ereignisse. Seit 1826 gehört er zu den Top-Segelrevieren Englands. Die kleine Stadt Cowes im Nordosten der Insel richtet jedes Jahr im August die älteste und größte Segelregatta der Welt aus, die Cowes Week. Hier trat schon Kaiser Wilhelm II., Enkel von Queen Victoria, mit seiner Hohenzollern gegen die Osborne an, auf der der spätere König von England das Kommando gab. Queen Victoria verfolgte die Regatta von ihrem Privatstrand aus. 1845 hatte sie in Cowes einen Landsitz erworben mit ausgedehnten Wiesen, kleinen Birkenwäldchen und einem fantastischen Blick über den Solent, Osborne House. Ihr Prinzgemahl Albert von Coburg-Sachsen fühlte sich an die Bucht von Neapel erinnert und entwarf mit seinem Architekten einen sandfarbenen italienischen Palazzo. Here at Osborne, the Queen and the royal family were at their ease. Hier in Osborne fühlte sich die königliche Familie sehr wohl. Sie wollten dem hektischen Londoner Alltag entfliehen, den die Queen nicht komplett hinter sich lassen konnte. Aber in Osborne konnten sie ein gewisses Maß an Privatleben, an normalem Familienleben genießen. Sie waren eine große Familie und in Osborne drehte sich alles um Familie. Ich stehe mitten in Victoria und Alberts Esszimmer. Kostbare Teppiche unter den Füßen, der Blick auf den Solent von üppigen, raumhohen roten Vorhängen gerahmt, wie die gemalte Landschaft einer Theaterbühne. Neben mir steht Michael Hunter, der mich durch das königliche Feriendomizil führt, als wären wir geladene Gäste. Schon früh am Morgen füllt sich das Haus mit Royal-Fans, für die ein Inselaufenthalt ohne Besuch in Osborne House undenkbar ist. Auf dem riesigen Ölgemälde vor uns sitzen Victoria und Albert, umringt von fröhlich spielenden Kindern. Im prunkvollen Salon mit den senfgelben Sofas, Sesseln und Fußbänkchen sind die Vitrinen vollgestopft mit Gastgeschenken von Herrschern aus aller Welt. Queen Victoria und Prinz Albert waren sehr accomplished Musicians. Queen Victoria und Prinz Albert waren versierte Musiker. Musik spielte in Osborne eine wichtige Rolle. Hier auf diesem wunderbaren Flügel mit zwei Klavierhockern spielten Queen Victoria und Prinz Albert vierhändig Duette und andere Musikstücke, denn sie machten fast alles zusammen. Osborne ist ein Paradies, notierte Queen Victoria in ihrem Tagebuch. Seite an Seite schwamm sie mit ihrem Prinzgemahl im Meer, sie porträtierten sich gegenseitig in Öl, pflegten im indischen Seitenflügel deutsche Weihnachtsbräuche und gingen im Schreibzimmer unaufschiebbaren Regierungsgeschäften nach, ebenfalls vierhändig. Prinz Albert war Queen Victorias Privatsekretär. Er hat für sie gearbeitet und jede Menge Verantwortung übernommen. Sie hatten ja 9 Kinder. Queen Victoria war also immer wieder schwanger. Die Erziehung der Kinder nahm Prinz Albert hier auf der Ferieninsel persönlich in die Hand. Naturkunde, Geologie, Ethnographie, vor allem aber die technischen Fortschritte des Industriezeitalters. All das wollte er seinen Kindern nahebringen. Er ließ ein Museum einrichten und eine urige Schweizer Hütte, in der die Prinzen und Prinzessinnen backen und kochen lernten. Auch seine Liebe zur Gartenarbeit wollte Albert an die Kinder weitergeben. In front of the cottage, each of the children had a plot of land. Vor der Schweizer Hütte hatte jedes Kind ein Stück Land. Hier lernten sie, wie man Gemüse anbaut, Blumen sät. Sie sollten ruhig mit den Händen in der Erde wühlen. Ein Gärtner half ihnen dabei. Das Gemüse verkauften sie anschließend an die königliche Küche zur Weiterverarbeitung. Als Victoria 1901 hier in Osborne starb, ging eine große Ära zu Ende, die überall auf der Isle of Wight ihre Spuren hinterlassen hat. Viktorianische Seebäder wie Sandown, Shanklin oder Ventnor, Bahnhöfe und Eisenbahnstrecken, vornehme Landhäuser, die wohlhabende Engländer in die Fischerdörfer brachte. Englands Madeira galt als Geheimtipp, vor allem wegen der milden Winter. Riesige Kurkliniken öffneten ihre Pforten. Ventnor im Süden der Isle of Wight war um 1900 ein Nobelkurort mit internationalem Flair. Die Gäste kamen aus Deutschland, Russland und Frankreich. Wo einst Tuberkulosekranke in der Königlichen Lungenklinik, dem Royal National Chest Hospital, kurten, befindet sich jetzt ein botanischer Garten. Britanniens wärmster Garten steht auf dem Werbeschild. Nur der 70 Meter lange Tunnel unter den Klippen entlang zum Meer erinnert noch an den einstigen Kurbetrieb. Er gehört heute zu den Besucherattraktionen. Solche Geheimtunnel aus viktorianischer Zeit gibt es hier oft unter den Steilabbrüchen. Mal dienten sie wie hier dazu, Abfälle ins Meer zu bringen, andernorts, um Schmuggelware zu verstecken. Gartenkurator Chris Kidd führt mich durch einen orientalisch anmutenden Palmenhain. Die ersten Palmen wurden im 19. Jahrhundert hier eingepflanzt, Gastgeschenke für Queen Victoria aus China. Gleich hinter einem Torbogen liegt Neuseeland. Der leichte Nieselregen passt perfekt zu den tropischen Baumfahnen. Rote Eichhörnchen, die auf der Insel ihr Refugium haben, wuseln über den Weg. Binnen weniger Minuten durchqueren wir Wüstenregionen, Südafrika und Australien. Die üppigen Pflanzenschönheiten können ganzjährig draußen wachsen. Das verdanken sie dem Mikroklima der Undercliff, einem geschützten, aber auch instabilen Streifen unterhalb der Steilklippen, der sich auf einer Länge von rund 6 Kilometern hier im Süden der Isle of Wight erstreckt. Hier im Undercliff herrscht ein besonderes Klima. Es gibt nur sehr selten Frost. Es ist viel milder als sonst in Großbritannien. Die Pflanzen haben wir entsprechend ausgewählt. Wir ziehen hier im Freien viele Palmenarten, die in anderen britischen Gärten nicht wachsen würden, und auch andere Pflanzen, die man sonst nur in Gewächshäusern sieht. Bei uns bleiben sie wie in ihrer Heimat ganzjährig draußen. Outside, where they naturalize as if they were in the wild. Vom botanischen Garten gehe ich in Richtung Strandpromenade. Ein gelbes Straßenschild weist darauf hin, dass die Undercliff Drive ein paar Kilometer westlich von Ventnor wegen erneuter Erdrutsche gesperrt ist. Serpentinenartig schlängelt sich die Straße vorbei an alten viktorianischen Landhäusern und redgedeckten Cottages mit Erkern und Schornsteinen, die aussehen wie Zylinderhüte. Alles scheint hier auf Gemütlichkeit und Langsamkeit ausgerichtet zu sein. Vorbei der alte Glanz, statt Londoner Schick altmodische Geschäfte entlang der engen High Street. Im kleinen Hafen sind Fischer damit beschäftigt, ein Boot zu reparieren. Die Cafés und Spielhallen an der Strandpromenade sind geschlossen. Der viktorianische Uhrenturm wirkt wie aus der Zeit gefallen. Auf der Bank rechts daneben sitzt eine ältere Lady, Wynn Smith. Sie ist auf der Insel geboren und wie viele Inselbewohner als junge Erwachsene nach London gegangen, um dort zu arbeiten und früher oder später wieder zurückzukommen. Wynn kam vor 5 Jahren zurück, aus Sehnsucht nach dem Meer und nach den Orten ihrer Jugend. We had a pier over there on my left and in its day it was full of fun. Da links war früher eine Seebrücke, da war immer viel los, Tanz, Theater, Comedy. Und ein bisschen weiter hinten, da war eine Rollschuhbahn. Da gingen alle jungen Leute hin. Wir hatten einen Club, wir spielten Hockey und tanzten sogar auf der Rollschuhbahn. Samstagabends gingen wir in den Wintergarten. Dort war ein großer Ballsaal. Und damals, in den 50er Jahren, gingen wir da mit langen Kleidern hin. Richtig schick, damit die Jungs uns nicht übersehen. And attract the boys, really. That was what it was all about. Wynns Augen leuchten, wenn sie von ihrer Jugend hier erzählt. Nur der Wintergarten oben auf dem Hügel ist noch da. Gerade wie der neu eröffnet mit Restaurant und Konzertbühne. Ventnor is a very cultural town. We have many artists here. Ventnor bietet viel Kultur. Hier sind viele Dichter, Schriftsteller, Künstler. Das Licht ist sehr gut zum Malen. Es ist eine zauberhafte alte Stadt. Ein bisschen altmodisch, ein bisschen gestrig, aber zum Leben sehr angenehm. Ich gehe weiter durch die Undercliff bis ins kleine, pittoreske Dorf Bonchurch mit der mittelalterlichen Kirche und dem verwunschenen Friedhof. Kleine Schilder an den viktorianischen Häusern erinnern an berühmte Feriengäste. Karl Marx hat 2 Mal hier überwintert. Charles Dickens schrieb an seinem David Copperfield, unterbrochen höchstens von den Rufen der Sumpfhühner im Dorftümpel. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Heute zieht es vor allem Musiker jeden Sommer auf die Insel. Das Isle of Wight Festival geht auf die legendären Rock-Festivals der Hippie-Generation zurück, die als britisches Woodstock in die Musikgeschichte eingingen. Colin Boswell war damals ein Teenager. Seine Eltern bauten Zuckermais an. Bob Dylan came along and bought some sweet corn from me. Bob Dylan war hier und hat mir ein bisschen Zuckermais abgekauft. Beim Festival 1970 war auch Jimi Hendrix dabei. Der hat zwar keinen Zuckermais gekauft, aber es war eine fantastische Erfahrung. Manche Leute sagen, es waren fast 600.000 Besucher während dieser 3-4 Tage auf der Isle of Wight. Tolles Wetter, tolle Stimmung. Das hat sich bei allen, die dabei waren, tief in die Erinnerung eingegraben. It is indented on the memory of everybody who was there. Auch Colin Boswell ist nach dem Studium in London wieder auf die Insel zurückgekehrt. Heute baut er auf der Farm seiner Eltern Knoblauch an. Die Knollen sammelt er aus allen Ecken der Welt. Der Familienbetrieb ist auf seltene alte Sorten spezialisiert und exportiert bis nach Fernost. Inspiriert von den legendären Rockfestivals hat Colin vor über 30 Jahren das Garlic Festival ins Leben gerufen. Eine Mischung aus Pop- und Folkmusik, Bauernmarkt und natürlich viel, viel Knoblauch. Die einen begeistern sich für Fossilien, die anderen für Royals. Collins Leidenschaft gilt der scharfen Knolle. Die Renner auf der Garlic Farm sind Knoblauch-Eis und Knoblauch-Bier. Okay, so we're gonna try this now. This is black garlic. This was originated in Korea. Probieren Sie mal den schwarzen Knoblauch. Die Idee kommt aus Korea. Wenn man Knoblauch bei 60 Grad einen Monat lang in einen Ofen steckt, dann kommt das hier raus. Schmeckt nicht mehr nach Knoblauch, sondern süß. It's black and it doesn't taste like garlic. It's like candy. Sweet. It's sweet, very sweet. Erinnert an Lakritz und steckt im Knoblaucheis. Und wie schmeckt Knoblauchbier, frage ich einen Gast, der sich auf Collins Rat beim ersten Schluck die Nase zuhält. Very good. Just having had a drink, holding my nose so that the smell of the garlic doesn't influence my senses. Wenn man die Nase zuhält, beeinflusst der Knoblauchgeruch nicht den Geschmackssinn. Schmeckt schon nach Knoblauch, aber auch nach einem guten Ale. Ich habe das noch nie probiert, aber ich muss sagen, schmeckt richtig gut. Keine Ahnung, wie viel ich davon vertragen könnte, ohne umzukippen. How much I could drink because I'll fall over, but it's interesting, yeah? Very interesting taste. Interesting taste von der Isle of Wight im Süden Großbritanniens. Conny Frühauf hat uns auf die Insel mitgenommen und auf wdr5.de finden Sie Ihre Reportage nochmal zum Nachhören. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.